Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 613. Smartphones in Gefahr. Oh, shocking. Ja. Unglaublich und wahr. Ja, tatsächlich. Aber wie? Das werde ich euch später noch ausführlich erklären. Wahrscheinlich wieder zu ausführlich. Ne? Aber zuerst mal ein Hinweis. Ja. 8 Features in Google Docs, die ihr vielleicht noch nicht kennt und trotzdem ausprobieren könnt. Wie, was macht denn der Rio jetzt mit hier, mit diesem Google Docs schon wieder rum, ne? Ja, genau. Also ich bin ja sozusagen entgoogelt, ja? Fast, nicht ganz, aber fast. Ich nutze also die Dienste nicht mehr als Hauptdienste, sondern nur noch dort, wo es nicht mehr anders geht. Aber das heißt nicht, dass die Dienste schlecht sind oder abzulehnen wären. Ganz im Gegenteil sogar. Ich stelle immer wieder fest, dass Dienste wie zum Beispiel Google Docs, wenn man sie denn braucht, ja, deutlich besser sind, als die Konkurrenz das anbietet. Nicht nur sicherer, vertrauenswürdiger, sondern auch funktioneller. Also ich habe noch kein offenes System gefunden, das auch nur annähernd so gut funktioniert wie Google Docs. Ja. Und deswegen ist das ganz gar nicht verkehrt, wenn man das macht. Und ich kann absolut verstehen, dass die Leute das dann auch nutzen. Ja. Ich habe halt keinen Bedarf dafür. Von daher ist es für mich einfach zu sagen, nur ich nutze das dann nicht mehr. Früher habe ich viele Sachen gemacht, was ich eben ja nicht wirklich gebraucht habe. Das mache ich jetzt mit meinem NAS-Server und siehe da, das funktioniert wunderbar. Also ich brauche das dann nicht. Aber wenn ich es brauchen würde, wäre Google mit seinen Diensten, mit Google Docs, absolut die erste Wahl, immer noch. Ja, und da habe ich jetzt auf Lifehack einen schönen Artikel gesehen. Da habe ich gedacht, es wäre doch mal gut, das mal wieder zu erwähnen. Ich werde das natürlich hier verlinken, weil so erzählen darüber bringt ja nichts. Denn die 8 besten Tipps für Google Docs. Und man muss auch sagen, da hat sich schon etwas getan in den letzten Jahren. Ja, also das hat sich da kontinuierlich verbessert. Es ist wirklich jetzt ein richtig erwachsenes System geworden, mit dem man wirklich alles machen kann. Und ja, also deswegen gerade mal als kleiner Tipp. Ruft die verlinkte Seite mal auf und guckt euch das an, wenn euch Google Docs interessiert. Ganz interessante Sachen. Jetzt habe ich ja gleich noch ein falsches Thema mit drin, aber jetzt haben wir hier Support für das Samsung Galaxy S9 wird jetzt offiziell eingestellt. Und oh, shocking, ne? Sagen jetzt alle, da sieht man es mal wieder, ja, da kauft man sich ein Gerät und dann, hallo, Moment, das ist das S9. Ja, also gar nicht so schlecht von Samsung, denn das Teil ist schon etwas älter. 4 Jahre, glaube ich, war das, ist das jetzt her. Ja, genau, 4 Jahre. Und von daher ist es okay. Ja, also diese Unterstützung, da kann man jetzt nicht wirklich ein Drama draus machen. Und umso besser noch, die neuen Geräte ab dem Galaxy S21, die haben jetzt sogar nicht wie das Galaxy S9, da gab es keine Update-Garantie für gar nichts, keinen Zeitpunkt, aber für die neuen ab Galaxy S21 4 Jahre Major OS-Updates, also richtige Android-Versionen und 5 Jahre Security-Updates garantiert von Samsung. Also auch Samsung ist da auf den Zug aufgesprungen, dass die Verbraucher nach mehr Nutzungsdauer rufen, ja, in denen sie eben diese Geräte durch Updates wieder nutzen können oder eben sicher ist, die Dinger zu nutzen. Ist gar nicht so schlecht. Ja. Es wundert mich, dass zwar eine Firma wie Samsung das macht, aber trotzdem umso besser ist es. Natürlich muss man aufpassen, ja. Es heißt hier 4 Jahre Major OS-Updates. Das heißt aber nicht, dass es 4 Updates gibt, wenn Google 4 Systeme, neue Systeme rausbringt, neue Versionen in diesen 4 Jahren. Sondern natürlich ist die Umsetzung nach Samsung, also von Samsung ausgegeben. Wir wissen ja, dass es manchmal sehr lange dauert, bis neue Versionen überhaupt verfügbar sind. Also Android 12, ich weiß nicht, wie lange das schon draußen ist. Das kommt ja schon, am Jahresende kommt schon wieder Android 13. Ja? Und viele Geräte haben eben das Android 12 noch nicht als Update erhalten. Da ist dann zum Beispiel auch das OnePlus Nord 2 5G mit drin. Ja? Also das ist nicht gesagt, dass da wirklich dann 4 Major OS Updates kommen, sondern nur 4 Jahre Major OS Updates wird es da gehen. Bestenfalls würde das dann heißen, man könnte mit 3 Stück rechnen. Ja. 4 halte ich für unwahrscheinlich, wenn es nur 4 Jahre sind. Also das heißt, die letzte OS-Version, die wird nicht beim Erscheinen, ja, auf dem Handy verfügbar sein, sondern die wird dann auch noch eine ganze Zeit lang dauern, bis die verfügbar wäre, aber dann sind diese 4 Jahre schon rum. Also das muss man natürlich realistisch sehen. Trotzdem ist es eine gute Geste und viel wichtiger finde ich auch, dass die 5 Jahre Security-Updates gibt, denn das ist de facto die Laufzeit des Gerätes, bis es keine Security-Updates mehr gibt. Die Major-OS-Updates sind nicht so das Wichtigste für die Weiternutzung des Gerätes, aber die Security-Updates sind unbedingt erforderlich. Deswegen eine gute Sache. Noch mehr Samsung-News habe ich gelesen und es gehen große Gerüchte um, dass die Galaxy-Reihe von Samsung für die nächsten Flaggschiff-Geräte von Snapdragon auf MediaTek wechselt und dass tatsächlich dann die MediaTek-Prozessoren zum Einsatz kommen. Hintergrund dürfte ganz klar sein, diese extremen Probleme bei der Hitzeentwicklung. Und das zeigt auch dieser letzte, ja, ich möchte mal in Anführungszeichen Skandal sagen, ja, wo sich herausgestellt hat, dass eben die Samsung-Geräte sogar gedrosselt werden müssen, damit sie mit diesen Prozessoren überhaupt noch vernünftig arbeiten. Und deswegen ist dieses Szenario jetzt in die Möglichkeit gerückt, denn Business Korea berichtet darüber und ich darf nochmal dran erinnern, Samsung ist eine koreanische Firma. Ja, also das heißt, das ist von der Quelle her schon mal zumindest mal örtlich verflochten da und es scheint auch wirklich schlüssig zu sein. Fantroid berichtet darüber und hinsichtlich den extrem guten Leistungsdaten von den MediaTek-Prozessoren plus noch die sehr, sehr gute Wärmeentwicklung bei diesen Prozessoren ist es absolut logisch eigentlich, dass die den Schritt gehen. Die Frage ist natürlich, was ist mit den Exynos-Prozessoren, aber die basieren ja auch auf anderen Prozessoren wiederum. Ja. Da könnte es sein, dass da Samsung einen Schnitt macht für die Top-Geräte, ja, und dann eben diese bringt. Anfangen soll das schon bei der Galaxy S22 Fan Edition, wenn ich das richtig, ja genau, S22 Fan Edition, aber dann auch die Galaxy S23 Geräte, die dann eben herauskommen in Asien zumindest. Ja. Wie das dann aussieht mit den Geräten weltweit, das ist natürlich noch die große Frage, weil es gibt für die USA beispielsweise ein Problem, nämlich dieses eine Funkband, wovon quasi MediaTek nicht unterstützt wird. Für uns Europäer ist das egal, aber für die Amerikaner nicht ganz so. Von daher wird man mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber hey, ein S23 mit MediaTek-Chip, naja, viel billiger wird es dann auch nicht sein. Ganz im Gegenteil. Also ich wollte gerade eben schon sagen, das würde ich mir kaufen. Nee, würde ich mir natürlich nicht kaufen, wenn das Teil 1000 Euro kostet oder mehr. Und das wird es garantiert kosten. Also, forget it. Trotzdem, eine super Sache. Die Geräte werden dann auch im richtigen, versprochenen Betrieb auch laufen können, ohne dass sie Gefahr laufen, den Hitzetod zu ereilen. Ja, jetzt, ne? Smartphones in Gefahr. Ja. Ist es soweit? Sind die Smartphones jetzt vom Aussterben bedroht, wenn ein kosmisches Ereignis passiert? Was? Ist er jetzt komplett wahnsinnig geworden? Nein! In der Tat ist es so. Ich rede von geomagnetischen Stürmen, die es von zum Beispiel Sonnenturbulenzen aus gibt. Nicht zum Beispiel, sondern von Sonnenturbulenzen aus gibt. Die haben schon beispielsweise, letztens war es spürbar in unserer Zivilisation in Kanada, das Stromnetz zum Erliegen gebracht. Glücklicherweise konnte man da das Schlimmste noch verhindern. Da war Kanada anscheinend gut gefeit davor, aber die haben ja auch mit so einem Nordpolarkreis da doch schon, sag ich mal, mit solchen Phänomenen stärker zu kämpfen. Der Rest der Welt wäre nicht darauf vorbereitet. Dieser Vorfall damals in Kanada war noch relativ milde eigentlich, ja, von dem, was passieren könnte. Also jetzt sagt ihr, na, ja, das ist doch absolute Spekulation. Was ist denn da los? Ich meine, guckt euch mal an, wie lange gibt es denn Handys beispielsweise? Handys so für Normalkonsumenten wurden so 1989, 1990 interessant etwa. Ja, so zu dem Zeitpunkt. Und Smartphones noch viel später, so um die Jahr 2000, ja, 2002 so rum, ja, da, als dann die ersten Nokia Communicators und so weiter aufkamen. Ja, also das waren so diese Sachen. Und das heißt, wir haben jetzt, also sagen wir mal vom Jahr 2000 ab, haben wir Smartphones seit 22 Jahren. Ja, also, das hört sich zwar jetzt lange an, Handys, 30 Jahre. Ja, denkt man, gut, das ist so eine bewährte Technik, 30 Jahre, aber ist das so kosmologisch gesehen, ist das gar nichts. Also das ist noch nicht mal eine Sekundenaufnahme. Ja. Und da müssen wir ein bisschen weiter gucken. Ab wann wäre denn so ein geomagnetischer Sturm überhaupt erst groß aufgefallen? Erst seit wir Elektrizität benutzen. Und naja. Ich sag mal so, die haben wir nicht so lange, wie vielleicht einige Leute denken. Ich meine, Elektrizität gab es ja schon eh und je, ne? Auf natürliche Art und Weise, durch Gewitter beispielsweise. Nein, aber ich meine, die Nutzung der Menschen von dieser, und da möchte ich auch gar nicht drauf eingehen, wer hat das jetzt wirklich erfunden oder hin und her, ja, wann kann das festgemacht werden, ist egal, denn die allgemeine Nutzung der Elektrizität war ja erst sehr viel später nach dem Anfang der Industrialisierung dieser Energie erfolgt. Ja, also 1886 hat Nikola Tesla zusammen mit George Westinghouse eben die Energieübertragung von Wechselstrom quasi ins Leben gerufen, ja. Und dann hat es noch etliche Jahre gedauert, bis die dann in der tatsächlichen Nutzung angekommen ist. Und bis zu diesem, aber ich mach das mal fest, bis zu diesem Zeitpunkt, ja, 1900, 86, ja, 1886, Entschuldigung, 1886. Bis zu diesem Zeitpunkt war es eigentlich war eigentlich so ein geomagnetischer Sturm kaum zu greifen, sage ich mal. Also der hätte passieren können, ohne dass jetzt großartig was zu spüren gewesen wäre im normalen Leben. Ja klar, man hätte Lichterscheinungen am Himmel eventuell gehabt, und das ist ja auch immer wieder mal berichtet worden, ja, dass also Nordpolarlichter extrem weit vorgedrungen sind, bis zum Äquator sogar, ja, und das kann auf einen extrem starken geomagnetischen Sturm hinweisen. Wie stark der dann tatsächlich war, das weiß man nicht, weil vor Nutzung der Elektrizität hatten wir ja auch keinen Grund, das ihn zu beobachten und konnten es auch nicht beobachten, erst als dann die ersten Experimente mit Elektrizität gab. Ja. Aber auch da war eine Messung über größere Flächen hier so ein absolut, warum sollte man das machen? Ja. Und deswegen wäre das quasi an der Welt ziemlich einfach vorbeigegangen. Und deswegen weiß man nicht, ob das schon öfters mal passiert ist. Ich meine, selbst die Existenz der Menschen ist in der Zeitgeschichte der Erde, geschweige denn in der Zeitgeschichte der Sonne, die existiert ja quasi länger als die Erde, ja, wäre ein ich weiß nicht, wie viel, ein paar Sekunden oder sowas, ja, die Existenz der Menschheit in der Erdgeschichte, ja. Und von daher, ja, man, wir wissen nicht, wie oft das schon passiert ist, dass es ein verheerender geomagnetischer Sturm gegeben hat, ja, eine richtige Ausbruch, ja, und der dann eben zu der kompletten Zerstörung des Stromnetzes, der Smartphones und so weiter geführt hat. Aber ich komme jetzt gleich nochmal zum Smartphone an sich. Wir reden ja jetzt schon von ganz großen Stürmen, geomagnetischen Stürmen, die die Stromnetze sogar herunterziehen können. Ja. Viel empfindlicher ist meiner Meinung nach da eine ganz andere Art der Kommunikation, die eben bei Smartphones zum Einsatz kommt, nämlich das Internet. Ja, also auch die Mobilverbindung natürlich zu den Sendemasten beispielsweise. Wenn die gestört ist, dann war es das erstmal mit dem Smartphone. Hm? Man hat natürlich von dem Betreiber her sehr viele Sicherheitsmaßnahmen gemacht, aber die sind halt nur begrenzt wirksam. Ja? Weil die Notstromaggregate beispielsweise beim Stromausfall, die halten nur relativ kurze Zeit an diesen Sendestationen. Das sind meistens nur kleine, die kurze Unterbrechungen überbrücken können, aber keine längeren Stromausfälle. Und natürlich, klar, dass die Verbindung zum Internet, da ist vor allem die Satellitenkommunikation wichtig. Es gibt zwar diese Kommunikation über Unterseekabel, auch die sind natürlich sehr, sehr wichtig und die sind auch noch am besten geschützt, ehrlich gesagt, ja, denn die Kommunikation über die Satelliten würde relativ schnell ausfallen, aber das ist leider auch ein großer Posten. Das heißt, so einfach würde das Internet dann nicht mehr funktionieren, wenn die Satelliten quasi wegfallen würden. Übrigens auch die Verbindung von Telefongesprächen teilweise geht über Satelliten. Es gibt jede Menge Telekommunikationssatelliten. Wenn die in Mitleidenschaft gezogen würden, dann wäre auch ein normaler Telefonanruf übrigens nicht möglich. Auch deswegen nicht. Normales Festnetztelefon, denkt ihr jetzt, ist Trumpf, ja, also wenn sowas passiert, naja, ich habe ja noch mein Festnetztelefon. Irrtum. Die Festnetztelefone heutzutage sind fast ausschließlich mit Voice-over-IP betrieben, also mit dem Internet verbunden und die Daten werden quasi dann über das Internet übermittelt zu dem Teilnehmer. Und ist dort ein Problem, gibt es auch ein Problem mit der Übertragung. Übrigens ein Grund, warum es immer mehr Störungen im normalen Telefon Netz, Festnetz gibt, weil das ist ja jetzt eben nicht mehr so robust zu betreiben wie als damals dann tatsächlich noch physische Leitungen, ja, und später dann digital, die aber Direktvermittlung, ja, die Telefone betrieben wurden. Heutzutage ist die digitale Verarbeitung über Voice-over-IP eben auch ein Einfallstor für Probleme, das man immer wieder sieht. Ja, und somit ist das Smartphone ein ziemlich empfindliches Teil, auch übrigens von den Geräten an sich. So ein geomagnetischer Sturm könnte sich sogar auf die Elektronik direkt auf den Geräten auswirken. Also nicht nur die Verbindung gäbe da möglicherweise ein Problem, sondern auch der Betrieb des Gerätes, beziehungsweise ob das überhaupt noch zu nutzen ist. Kein keine Science-Fiction, tatsächlich genügt beim Smartphone schon eine relativ schwache Entladung in der Nähe, ja, die dann eben dazu führen kann, dass das Handy ausfällt, je nachdem wie das Handy verbaut ist. Hintergrund ist natürlich der, das, was immer so schön propagiert wird, ja, oh, weniger Nanometer, ja, oh, also statt 12 Nanometer, 7 Nanometer, 6 Nanometer, oh, das ist das neueste Teil, 4 Nanometer, ja, und das Problem ist, je weniger Abstand zwischen den Leiterbahnen ist, und ich meine, 4 Nanometer ist wirklich nicht mehr viel, dann desto anfälliger werden diese Geräte gegenüber solchen magnetischen Impulsen. Ja. Je moderner ein Gerät ausgerüstet ist, desto schneller gehen die kaputt bei sowas. Und das ist etwas, was mich schon seit Jahren umtreibt. Diese Miniaturisierung ist zwar gut hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der Geräte an sich, klar, ich glaube, das geht auch gar nicht anders. Nur, das Problem ist dann eben, dass wir ein sehr anfälliges System bekommen, wo auch nur die geringste Unstimmigkeit im Ablauf der Übertragung dann zu einem Ausfall führen kann, ja sogar zur Zerstörung des Gerätes führen kann. Und deswegen ist das auch etwas, was man berücksichtigen muss. Und deswegen hat hier auch, ganz interessant, GizChina hier auch einen schönen Artikel verfasst, deswegen, was da das Problem sein kann und dass im Prinzip das sofort theoretisch passieren kann. Es gibt zwar eine Vorwarnzeit, aber die ist relativ gering. Ja. Und wie könnte dann sowas aussehen? Ja, auf der Sonne gibt es dann eben zum Beispiel einen solchen Sturm, geomagnetischer Sturm, ja. Und dann sieht man eben auch diese, wie ich schon gesagt habe, diese Polarlichter, die ziemlich weit dann reingehen. Normalerweise sind die ja eher so im Nordpol dann zu sehen, aber die gehen dann immer weiter, bis sie dann letztendlich ziemlich weit nach unten kommen, wo man sie normalerweise nicht sieht. Also bei uns sieht man sie normalerweise nicht. Gab es aber schon des Öfteren, dass man sie trotzdem gesehen hat bei uns. Aber wenn es noch weiter nach Süden geht, dann weiß man, okay, jetzt, das ist wirklich heftig. Das Problem ist aber, wenn man die sieht, ist es ja eigentlich schon, zu spät. Ne? Nur es wirkt natürlich auch längere Zeit dann drauf ein und deswegen wird das also das Erste sein, was man wohl sieht, bevor dann eben die Geräte ausfallen. Ja? Also Radiodienste, Internetdienste, Smartphones, das wird dann ausfallen und je nachdem, wie stark der war, dieser Sturm, dann möglicherweise auch nicht mehr zurückkommen. Und da kann auch Elon Musk nicht mehr helfen mit seinen Starlink-Terminals. Diese Satelliten, die können nämlich relativ schnell zerstört werden. Gerade letztens ist es passiert, dass eine ganze Reihe von Satelliten zerstört wurden, die noch in einem Bereich im Orbit geparkt waren, der eben besonders problematisch war. Es gab einen Sonnensturm und all diese Satelliten, das war eine ganze Anzahl, sind kaputt gegangen. Ende. Ja? Und das ist wirklich ein Alarmsignal gewesen, meiner Meinung nach. Die Satelliten sind sehr, sehr anfällig für sowas. Also nicht nur die Starlink-Satelliten, aber die wären auf jeden Fall auch weg vom Fenster. Ja? Das ist auch natürlich eine Frage, wo stehen die gerade hinten dran oder vorne dran? Aber da braucht man sich keine Illusionen zu machen. Also auch wenn der stark genug ist, dieser geomagnetische Sturm, dann wird eben auch alles, auch was hinten dran quasi ist, hinter der Erde sozusagen geschützt im Schatten, ja, vor der Sonne, wird dann in Mitleidenschaft gezogen werden. Ja. Und da muss man auch noch bedenken, dass so, das ist nicht nur eine Millisekunde oder so, sondern dass diese Teilchen, die dann eben auf die Erde treffen, die und eben dann auch zum Beispiel diese Polarlichter eben entstehen lassen, die prasseln längere Zeit auf die Erde und natürlich dreht sich dann auch der Satellit und die Erde natürlich mit, ne? Wenn die auf geostationären Bahnen sind beispielsweise, ja, die drehen sich dann quasi mit und dann hat man eben genau dieses Problem, dass sie aus dem Erdschatten dann auch herauskommen irgendwann und in die in den Teilchenregen laufen. Während wir noch die Atmosphäre haben, sieht es natürlich im Weltall ganz anders aus. Sind quasi die Sachen fast vollständig dem Sonnensturm ausgeliefert und von daher ist das, das wahrscheinlich das allererste, was zusammenbrechen wird. Und daher immer dran denken, ja, wenn man Daten hat, wichtige Daten, extrem wichtige Daten, nicht nur elektronisch speichern, denn bei einem Vorfall entsprechender Größe kann man nicht mehr sicher sein, dass die elektronischen Geräte überhaupt noch funktionieren oder dass die Daten, die auf elektronischen Datenträgern, USB-Sticks, Micro-SD-Karten oder auch integrierter Flash-Speicher, dass die dort einfach so sowas überstehen, sondern auch da könnten Daten gelöscht werden. Warum haben wir das eben noch nicht gesehen? Eben weil die Spanne, seit die Menschen überhaupt Elektrizität benutzen, so gering ist. Ja, wie gesagt, das Bestehen der Menschheit auf dem Planeten ist schon extrem gering in der Erdgeschichte. Also das sind gerade so die letzten paar Sekunden, wie gesagt. Und vorher gab es dann eben Tiere. Ja. Und wir haben dann wahrscheinlich auch in den Himmel geguckt, ja, und dann, was ist das da? Warum ist das so hell? Und sind vielleicht dann abgehauen in Panik, ne, wenn so ein komisches Polarlicht da zu sehen war. Aber das war's dann auch. Ne? Also keine globale Katastrophe erstmal. Ich meine, klar, ab einer gewissen Stärke würden die das auch merken. Ja? Nämlich dann gibt es auch andere Probleme. Aber das ist schon eine andere Dimension. Ja? Die ist lange nicht erreicht. Also der Unterschied zwischen tatsächlicher Beeinflussung des Lebens durch einen Sonnensturm und massiver, akuter Beeinflussung. Natürlich hat das Auswirkungen, egal wie stark der ist, aber eine akute Beeinflussung. Der Unterschied zwischen einer Beeinflussung der elektrischen Geräte und vor allem der hochmodernen elektronischen Geräte, die mit feinsten Leiterbahnen eben arbeiten, die ist so riesig, ja, dass man also das überhaupt nicht miteinander vergleichen kann. Ganz im Gegenteil, die Teile, die werden zuerst ausfallen. Ja, eigentlich ein Witz, das Internet war mal konzipiert worden, selbst nach einem Atomkrieg noch zu funktionieren. Ja. Davon ist das heute kommerzialisierte Internet so weit weg, unglaublich weit. Wie weit, das kann man sehen. Ja. Da braucht nur, was weiß ich, einer zu pupsen und sonst schon fällt das Internet für, was weiß ich, wie viel Milliarden Menschen aus. Ja. Das ist schon ziemlich heftig. Man sieht es ja, diese Störungen und dann auch noch natürlich die Verbindungen von den einzelnen Diensten. Wenn man Facebook mal wieder das Server rülpst, dann kommt man wieder auf die Hälfte der Webseiten überhaupt gar nicht mehr drauf, weil die nicht erreichbar sind. Also es ist wirklich schon dramatisch und eigentlich, ne, es gibt's halt nur noch wenige Server, die das Internet kontrollieren und regulieren. Und wenn die ausfallen, dann war's das. Ja, also ich hoffe, die sind gut geschützt, diese entsprechenden Systeme, aber da würde ich auch nicht drauf wetten, weil, wie gesagt, passiert ja das Öfteren. Und wenn dann so eine dramatische Entwicklung stattfinden würde, wie eben so ein starker geomagnetischer Sturm, dann wäre das wohl das schnelle Ende für relativ lange Zeit mit dem Internet. Ja, Chaos, oder? Also fürchtet euch Smartphones vor der Sonne. Sie ist nicht euer Freund. Hm? Und wer jetzt denkt, das bisschen Sturm. Nein, ein geomagnetischer Sturm kann bis zu 100 Ampere produzieren. Ja, zum Glück nicht in der entsprechenden mit der entsprechenden Spannung, sonst wären wir alle weg vom Fenster. Aber für die elektrischen Geräte reicht sowas eben oftmals aus. Oder definitiv reicht es aus. Gut, Google Pixel 6. Heute muss ich mal eine Lanze für das Google Pixel 6 brechen. Denn ihr wisst ja, ich denke, Google Pixel 6 ist das beste Pixel seit Erscheinen des Original Pixel. Ja, die anderen, es ist auch keine große Kunst, denn die anderen waren, also ab Pixel 2, 3, 4, 5, ja, waren wirklich so peinlich. Also das Pixel 2 lasse ich mir gerade noch so gefallen, aber ab Pixel 3, da hat man sich wirklich geschämt. Geschämt, dass man sich mit Google und den Pixel-Geräten und den Vorgängermodellen da mal identifiziert hat. Unglaublich. Ja. Das wisst ihr ja. Aber das Google Pixel 6, das ist eins, das hat mich dann wieder zumindest etwas positiver gestimmt, was die Zukunft bei Google mit Smartphones betrifft. Aber offenbar gibt es da auch Stimmen, die das nicht so sehen. Und das finde ich schade. Also klar, es gibt jede Menge Bugs. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber wenn ich dann lese, dass man keine Google Pixel 6 Handys kaufen soll. Wow, das ist schon ziemlich heftig. Da hat eine Newsredaktion hier um sich gehauen. Wie gesagt, Bugs, klar, es sind einige Bugs drin. Ja, vielleicht mehr als bei anderen Firmen momentan. Aber Google ist ja relativ schnell mit dem Fixen von diesen Bugs. Ja. Und man kann sich auch darauf verlassen, dass die tatsächlich auch gefixt werden. Hundertprozentig werden die beseitigt. Ob man deswegen jetzt zurückschrecken soll, also ich meine, wer ein bugfreies Smartphone sucht, der braucht gar nicht weiter zu suchen. Das gibt's nämlich nicht. Ja, das gibt's nicht. Ich habe es in meinen ganzen Jahren hier noch nie gehabt. Noch nie. Das ist egal, welche Marke oder welches Betriebssystem. Es gibt kein fehlerfreies. Es gibt kein OS ohne Bugs. Ja, selbst Linux hat ein paar Bugs. Ist halt so. Ja, aber es kommt nur darauf an, wie groß sind die Bugs, was für Auswirkungen haben die und wie schnell werden solche Bugs gefixt. Ja klar, es treten auch immer wieder neue Bugs auf, ja, wenn zum Beispiel neue Systeme dann kommen, neue Versionen, aber die werden dann auch wieder gefixt. So ist es nun mal. Ja. Deswegen aber das beste Pixelgerät seit Erscheinen des Originalpixels. Das finde ich dann schon ein bisschen hart. Also da kann ich mich nicht anschließen und ganz im Gegenteil, ihr könnt mit ruhigem Gewissen so ein Google Pixel 6 kaufen, meiner Meinung nach, weil das ist sicher, dass die Bugs, die vorhanden sind, auch gefixt werden. Google wird nicht sein Paradepferd, ja, einfach so da stehen lassen, ja, wenn ein Fehler bekannt wird. Das ist doch ganz klar, dass die da sich mehr drum kümmern als jede andere Firma sich um so ein Gerät kümmern würde, denn Google ist ja schließlich auch, sagen wir mal, der Macher von Android. Ja. Also da muss ich sagen, gibt es keinen Grund, deswegen auf das Google Pixel 6 zu verzichten. Wo man gucken kann, klar, preis-leistungsmäßig natürlich dann, ja, und weil vielleicht auch das Google Pixel 6a bald rauskommt. Da habe ich nämlich auch noch eine interessante News gesehen, das Pixel 6a wird fast genauso schnell sein wie das Google Pixel 6. Ja, also das ist wirklich in Ordnung. Ja. Das wäre vielleicht ein Grund, dass man dann sagt, naja, ich warte auf das Google Pixel 6a, weil das wird deutlich günstiger sein. Aber Vorsicht, ja, genau. Das wird nämlich hier auch noch andere Features weniger haben. Also da wird einiges weniger dabei sein als bei den Google Pixel 6 und natürlich vor allem Google Pixel 6 Pro. Das Pixel 6a ist eine abgespeckte Version und auch ein kleineres Display. Für manche ist es gut, aber für manche ist es auch extrem schlecht. Ja, also hier kann das Display nicht groß genug sein. Deswegen kann man das auch nicht unbedingt als Argument nehmen, jetzt überhaupt. Ja, kauft euch ja kein Pixel 6, ganz im Gegenteil. Also es wird nicht besser, wenn man jetzt wartet. Und die Geräte sind gut genug, die Bugs werden beseitigt. Also finde ich echt schade eigentlich, dass das hier diese News-Redaktion da so gemeldet hat, weil das habe ich jetzt, wie gesagt, seit langer Zeit eigentlich nicht mehr so empfunden. Naja. Ja, MediaTek hat ganz still und heimlich einen neuen 6-Nanometer Dimensity-Chip auf den Markt gebracht. Den Dimensity 1300 mit 5G und AV1 Hardware Decoding. Nicht schlecht, also ausgerüstet für die qualitativ hochwertige Video Dekomprimierung. Ganz cool. Und dieser Prozessor hat ja schon in Vorab-Tests, sage ich mal, Vorab-Tests, Vorab-Leaks, ja, hat sich gezeigt, dass der eine relativ gute Performance hat. Ja. Da wird es natürlich jetzt in den nächsten Tagen deutlich mehr Benchmarks dazu geben und die auch aussagekräftiger sind als das, was man bisher weiß. Allerdings, eins kann man sagen, der Prozessor wird sehr, sehr interessant sein für die Mid-Range-Geräte, denn der wird deutlich schneller sein als der MediaTek Dimensity 1200 und das Ding ist ja eigentlich schon super. Ja? Das ist das, was im Nord 2 5G drin ist. Ja? Also gibt es absolut nichts zu meckern. Das Ding ist natürlich richtig gute Performance. Aber wie gesagt, das ist der Prozessor ist nochmal deutlich schneller, also richtig deutlich schneller, ja, und hat auch eine ARM Mali G77 GPU mit drin. Kann bis zu 168 Hertz Refresh Rate auf dem Bildschirm machen, bis zu 16 GB LPDDR4 RAM verwalten und UFS 3.1 Storage mit LPDDR4 RAM bis zu 4266 Megabit pro Sekunde App und UFS 3.1 Storage ist jetzt ohne Geschwindigkeitsangabe. Ja, so ist das. Also gar nicht so schlecht. Und eben auch diese AV1-Video-Dekodierung, das ist eine schöne Sache für das Abspielen von zum Beispiel 4K-Videos in super Qualität. Wenn das die Software, also der Prozessor direkt erledigen muss, wird es ein bisschen schwierig. Wenn das also mit der Software dekodiert werden muss, da wird der Prozessor deutlich stärker belastet. Hier gibt es eben die Hardware-beschleunigte AV1-Dekodierung. Das ist ein großes Argument, wenn man viel Videos guckt. Zumindest wenn man es in guter Qualität gucken will. Ja. Also gar nicht so schlecht. Und das sind schon einige Kandidaten, die jetzt mit diesem Chip kommen sollen. Ja, spruchreif ist da noch nichts, von daher halte ich mich auch mal ein bisschen zurück, weil das wäre jetzt reine Spekulation. Aber die Vorstellung von MediaTek Dimensity 1300 ist jetzt natürlich offiziell. Da gibt es alles mögliche, Datenblätter und so weiter, alles vorhanden. Und da sieht man eben auch, dass der Prozessor ziemlich interessant sein wird. Er kann übrigens auch, er hat übrigens einen Octa-Core-Prozessor mit einem Kern, der bis zu 3 GHz getaktet werden kann und 3 mit bis zu 2,6 GHz. Ja. Und die 4 Cortex A55, die sind dann eben für die Stromspar-Funktionen mit 2 GHz ausgelegt. Ja, also das ist wirklich nicht schlecht. Richtig gut, was dort an technischen Daten jetzt kommt. Man erwartet den Prozessor oder man wo man es wirklich weiß, ziemlich sicher, wo das drin erscheinen wird, ist das OnePlus Nord 3. Ja, das wird diesen Prozessor haben. Da habe ich ja aber auch schon darüber gesprochen, dass mir das auch Sorge bereitet, weil OnePlus hat ja jetzt so viele verschiedene Modelle und es kommen immer noch weitere dazu, wie ich später noch euch sagen werde. Und da fragt man sich natürlich schon, was ist mit Updates, ne? Dieser MediaTek-Chip wird wieder sehr interessant sein, wird für viele Firmen auch eine Kostenersparnis bringen bei den Geräten. und vor allem von der Wärmeentwicklung her exzellent. Auch Oppo hat vor Qualcomm die Tür zu weisen. Ich glaube, jetzt haben mittlerweile, also nachdem hier gerüchteweise Samsung sogar plant, auf MediaTek umzusteigen, und viele andere da auch jetzt momentan unter Beschuss sind wegen den Snapdragon 8 Gen 1 Prozessoren. Oppo könnte der nächste sein, der Qualcomm die Tür weist. Allerdings nicht mit MediaTek-Chips, sondern die möchten ihren eigenen Chip wohl zum Einsatz bringen auf 6 Nanometer Basis. Die arbeiten schon längere Zeit an einem eigenen Chipsatz für ihre Smartphones. Und wundern tut mich das nicht. Und diese Probleme mit der Hitzeentwicklung ist geradezu ein Ansporn dafür, diese Anstrengungen zu intensivieren, einen eigenen Prozessor zu bauen, denn es ist schon wirklich grenzwertig, was da momentan passiert. Ich finde, es ist unglaublich und ich finde es auch seltsam, dass hier nicht ein bisschen größeres Fass aufgemacht wird, deswegen, ja, aber ne, man will ja die heilige Schlachtkuh, ne, Snapdragon, ne, mit denen man auch die ganze Zeit viel Geld verdient hat, die will man sich sicher nicht verbrennen. Aber wisst ihr, wenn dann so Firmen wie zum Beispiel Nothing, ja, dann stolz sagen, dass sie Qualcomm als Partner haben, dann ist es für mich schon ein, also etwas sehr, sehr Negatives, wo ich dann sage, dann habt ihr als Partner, oh weia, dann können die Handys wohl nicht viel taugen. Ne? Also, nee, das finde ich kein Qualitätsmerkmal mehr, wenn man einen Qualcomm-Prozessor drin hat. Ja. Und das sieht wohl auch Oppo so und immer mehr Firmen sehen das so wohl. Ne? Apropos Oppo und OnePlus, ne? Nicht umsonst kann man die jetzt in einem Satz erwähnen, denn OnePlus gehört ja Oppo. Ne? Nicht so, dass die jemals wirklich 100% unabhängig waren, aber OnePlus konnte eigentlich die ganze Zeit machen, was sie wollten und Oppo war nur ganz weit im Hintergrund. Aber jetzt hat Oppo quasi sich in den Vordergrund gedrängt und klar gemacht, na, also OnePlus ist Oppo und man sieht es auch jetzt mittlerweile. Nicht, dass es jetzt besonders schlecht ist, aber naja, wenn man vorher eben OnePlus Community begeistert war, könnte das natürlich einen fader Beigeschmack haben. Ich kenne das nicht vorher, ich kenne jetzt erst das, seit es hier zusammen wächst, da OnePlus und Oppo und finde es eigentlich ganz okay soweit. Aber es wundert deswegen nicht, dass das OnePlus Foldable, das hier wohl erscheinen wird, ja, basierend ist auf einem Oppo Find N. Also Oppos Foldable Smartphone. Ja. Ich meine, es gibt ja anscheinend keine Marke mehr, die nicht auch ein überteuertes Foldable Smartphone im Angebot hat, mit dem man eigentlich keinen Mehrwert hat und ein Display hat, das eben leicht kaputt geht. Aber es muss ja wohl so sein. Gehört zum guten Ton. Und deswegen muss natürlich auch OnePlus so ein Gerät im Angebot haben. Aber sowas schüttelt man eben nicht aus dem Ärmel. Und deswegen ist natürlich die Vermutung sehr nah, dass das auf dem Oppo Find N basiert und dass man eben so schreibt, hier GSM Arena nicht zu aufgeregt sein sollte, dass OnePlus jetzt ein Foldable rausbringt. Also da wird es nichts groß Neues geben. Sondern das wird einfach ein umgebrandetes Oppo Find N, vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten optimiert und das war's dann. Ja, also, okay. Also die Wogen der Begeisterung können sich wieder glätten. OnePlus bringt keine Eigenentwicklung. naja, oder doch, weil OnePlus ist ja Oppo, also ist es eine Eigenentwicklung, wenn man so will. Ja, ein Sony Xperia für den Preis vom Samsung Galaxy Z Fold 3. Also zunächst mal, ich würde auf jeden Fall immer eher das Sony Xperia als ein Samsung Galaxy Z Fold 3 einkaufen, weil ich habe was gegen überteuerte Smartphones, deren Display auch gleich kaputt geht, wenn man es anfasst. Ich würde auf jeden Fall das Sony Xperia nehmen. Aber ich werde weder das Sony Xperia noch das Galaxy Z Fold 3 kaufen zu den Preisen, die auf dem Markt für diese Geräte verlangt werden. Und da sind wir wieder bei einem Punkt, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, ich finde es so schade, dass Sony immer wieder das Gleiche macht. Vollkommen überteuernde Geräte, die überhaupt nichts mit der Leistungsfähigkeit zu tun haben. Ja, sie sind gut von der Leistungsfähigkeit, die Geräte, aber gut sind auch andere, die noch nicht mal ein Viertel kosten, und besser sind andere, die die Hälfte kosten. Ja, und das ist einfach jedes Mal ein Trauerspiel, wenn Sony hier kommt und sagt, wir bringen ein neues Smartphone raus. Dieses neue Flaggschiffgerät, das Sony Xperia, Moment, wie heißt es nochmal? Jetzt muss ich mal gucken. Das Sony Xperia One Mark IV. Ja, Mark IV. Das soll satte $1,415 kosten für die Basisversion und $1,570 für die Top-Version. Manches behaupten sogar, dass die Preise bis zu $1,600 für die Basisvariante und $1,800 für die Top-Version gehen sollen, wenn man die Preisverteuerung momentan mit einberechnet. Was soll ich denn dazu nur sagen? Also ich nehme mal die positiveren Preise. $1,415 für dieses Gerät. Also das würde ich noch nicht mal kaufen, wenn mir das Teil morgens einen Kaffee kochen könnte. Ja. Die Wäsche waschen. Also ohne, dass ich auch nur einen Finger krumm machen muss. Ja. Selbst dann würde ich das noch nicht mehr für den Preis kaufen. Das ist doch absurd. Das ist doch absurd, das Smartphone für $1,415. Was denken Sie sich dabei? Es ist, also ich verstehe das nicht mehr, was da einer Firma durch den Kopf geht, die noch nicht einmal einen zweistelligen Marktanteil hat. Noch weit, weit weg ist von einem zweistelligen Marktanteil. Die sind in keiner Statistik, tauchen die momentan mehr auf bei Android-Geräte als Einzelnen. Die laufen immer nur unter anderen. Ja, also, ne, so. Alle anderen zusammen, das sind dann die wenigen Sony-Geräte mit drin. Wie dann so eine Firma auf die Idee kommt, so eine Preispolitik zu führen, das macht man doch nicht, sowas. Das ist ja, da ist ja Apple billiger. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall, ja. Was soll das? Also ich kann sowas echt nicht mehr verstehen. Und ich finde es so schade, weil ansonsten ist mir eigentlich die Marke Sony sehr sympathisch, im Gegensatz vielen anderen. Ich weiß, also Sony hat viele Hasser, aber ich bin Sony-Fan. Ich hätte gerne wieder ein Sony-Smartphone mal gekauft, weil ich die Teile einfach gut finde. Als die letzte Entscheidung hier angestanden hat, ja, dass ich mir ein neues Smartphone hole, habe ich mich auch intensiv umgeguckt bei den Sony-Geräten. Ach, das ist ja noch nicht mein Ansatz. Könnte ich das von mir rechtfertigen, sowas zu holen, mit der Leistung, die das Gerät bringt? Also es ist mir einfach unverständlich. Keine Ahnung, was da los ist, aber ja, okay. Also auch dieses Gerät wird wohl kaum Abnehmer finden, groß in Europa und so, weil, wie gesagt, also da kriegt man für ein Viertel von dem Gerät, die ungefähr die gleiche Leistung haben, und für die Hälfte kriegt man Geräte, die deutlich besser sind. Ich kann nur den Kopf schütteln. Leider. Weil es gibt ein paar Sachen, die finde ich bei Sony gut. Ja? Weil ich habe zumindest die Geräte, die ich von Sony hatte bisher, die Smartphones, immer als sehr robust empfunden. Die funktionieren auch alle noch. Also ich habe noch so ein Neo V. Ja? Das liegt hier noch. Das funktioniert tatsächlich noch. Ist der Wahnsinn. Und natürlich mein Galaxy Tablet Z3 Kompakt. Ich glaube, das hat auch so etwa. Also müsste ungefähr. Moment mal, jetzt muss ich mal gerade mal gucken. Ja, eben nochmal vergewissert, das ist jetzt 7 Jahre alt. 7 Jahre alt. Und funktioniert noch. Wird jeden Tag genutzt. Und zumindest offline als MP3-Player. Ne? Aber immerhin, coole Sache. Online kann man das natürlich nicht mehr nutzen wegen der hoffnungslos veralteten Sicherheitspatches. Also das ist eine Gefahr, das online zu benutzen. Ja. Ja, klar. Okay, also OnePlus bleibt aber hier im Gespräch. Die haben nämlich keine solche verrückten Preise, aber ich habe ja schon letzte Woche gesagt, mit einem OnePlus 10 gehen sie doch einen leicht anderen Weg. Aber es gab ja noch dieses OnePlus 10R, ja, mit dem MediaTek-Prozessor. Und der soll ja günstig sein, das soll ja günstiger sein, aber den neuen MediaTek Dimensity 8100 drin haben. Ja, und da bin ich natürlich auch wieder hellhörig geworden. Es gibt verschiedene Versionen bis 12 GB RAM, ja, und 256 GB Speicher, 6,7 Zoll, 120 Hz Full HD plus AMOLED Screen, 50 Megapixel Hauptkamera mit optischer Image-Stabilisierung, 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und 2 Megapixel Makrokamera, die also die Standard-Ausstattung bei OnePlus für die etwas günstigeren Geräte. Ja, und die ersten Benchmarks sind auch aufgetaucht auf Geekbench 5 natürlich. Was soll ich sagen? Wahnsinn. Also die Werte sind wirklich top. Ja. 962 Single-Core-Score und 3819 Multicore-Score. Das ist wirklich heftigst gut. Also ich bin sehr überrascht. Ja, da steht ja wirklich den Snapdragon 8 Gen 1 nichts nach. Und das ist heftig. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin sprachlos, aber gut, was das Gerät dann am Ende kostet, weiß man jetzt noch nicht. Man geht einfach davon aus, dass es deutlich günstiger ist als das OnePlus 10 Pro, aber eben vermutlich sogar, weil es nicht drosselt wegen der Kühlung, sogar performanter läuft im Endeffekt als eben das große, in Anführungszeichen, Modell. Ich würde sogar sagen, das ist das Modell und offenbar ist man bei OnePlus auch nicht ganz so sicher, ob nicht das jetzt das Topmodell sein soll. Ja? Denn wahrscheinlich werden die Benchmarks deutlich sein, dass das schneller ist. Ja? Und deswegen heißt es jetzt nicht mehr 10R, sondern dieses neue Gerät heißt OnePlus Ace. Also OnePlus Ass. Cool. Nicht schlecht. Der Name könnte Programm sein. Mal schauen, wie das in der Praxis dann aussieht, wenn das Gerät auf dem Markt ist. Ja. Also steht aber ziemlich fest jetzt. Und also der Name, und deswegen kann man es auch bald erwarten, ja, dass es so ist. Coole Geschichte. Aber dennoch bleibt dabei, OnePlus bringt mir zu viele Geräte momentan auf den Markt. Ob die jetzt 10R heißen oder Ace, das ist egal. Fakt ist, dass es jetzt eine Unmenge von OnePlus-Geräte gibt und noch viele weitere sind angekündigt mit allen möglichen Bezeichnungen. Ich blick da jetzt wirklich schon fast nicht mehr durch. Ja? Und ich habe da wirklich ernsthafte Bedenken, dass die das schaffen, alle Handys auch nur annähernd gleichermaßen mit Software-Updates zu beliefern. Man sieht es ja auch schon hier beim OnePlus Nord 2 5G. Das ist eigentlich ziemlich neu, das Gerät, und hat bis jetzt noch kein Android 12 bekommen. Das ist für mich schon ein Zeichen, dass die wirklich überlastet sind. Und ich mache mir da keine Illusionen. Ich bin froh, wenn auch Android 13 draufkommt. Wirklich froh. Hauptsache allerdings ist für mich natürlich die Sicherheitspatches, weil da wurde ja gesagt, ne, also 4 Jahre mindestens Sicherheitspatches, und die müssen auch kommen. Bisher kommen sie auch gut, was aber bei diesem jungen Gerät auch kein Wunder ist. Nur die müssen auch noch in 4 Jahren so gut kommen dann, so schnell kommen, damit das Gerät eben sicher bleibt. Naja. Okay. Aber ich komme jetzt mal zur App der Woche, und da habe ich was ganz, ganz anderes, was bestimmt, naja, habe ich doch eigentlich immer, oder? Naja, fast immer. Ich weiß nicht, wie viele jetzt wirklich effektiv damit was anfangen können, aber ihr mögt doch bestimmt auch Berglandschaften oder Berge. Ja. Und wenn ihr dann so schön mal so irgendwo seid und ihr seht Berge, manche können die ja sogar von ihrem Fenster aus schon sehen, die Berge. Ja. Welcher Berg ist denn jetzt was? Wo kann ich hingehen und wie schwer ist der zu bezwingen und so weiter und so weiter. Das alles findet man bei Peak Finder. Diese App zeigt euch 950.000 Berge, also mehr als 950.000 Berge an. Da sind nicht nur die großen drin, die Alpen oder, ja, wenn man vom Mount Everest steht, ich meine, dann weiß man, dass das der Mount Everest ist. Wenn nicht, dann sollte man schnell wieder weggehen davon. Schon wird's kritisch. Aber nein, sondern auch die ganz kleinen Berge hier im Odenwald, in der Eifel, ja, dort findet ihr auch genug Berge, so eine kleine, für manche Leute sind das Hügel, ja, aber ja, es sind Berge und die findet ihr auch. Und zwar mit bester AR, Dekodierung, sage ich mal. Ja, ihr könnt also hier das Gerät in quasi in Echtzeit hier schwenken und seht dann quasi die Landschaft auf dem Display, ja, mit den eingezeichneten Bergen und könnt dort dann eben leicht sehen, welcher Berg ist denn nun was. Die werden auch umrissen dann, wenn das, das ist meistens sehr, sehr akkurat, ja, und dann kann man eben Berge identifizieren, da steht dann beispielsweise ein Name drauf, ja, die Höhe natürlich immer mit dabei gleich. Und so kann man also quasi das Handy dann auch bewegen, ja, so rundherum drehen und so, und dann werden entsprechend die Berge dort eingezeichnet. Ich finde das faszinierend und das funktioniert wirklich von jedem Punkt aus. Ihr könnt bestimmen, wo seid ihr, entweder per Positionsbestimmung oder manuell eingeben. Und wenn ihr dann dort steht, dann könnt ihr euch so orientieren mit diesem, mit dieser App. Und kriegt dann natürlich auch noch unter Umständen eben weitere Informationen dazu geliefert. Und es gibt auch Fotoeditor, wo man dann auch übrigens ein Foto, das schon vorher gemacht wurde, analysieren lassen kann. Und dort dann quasi auch die Berge eingeblendet bekommt. Also wenn ihr zum Beispiel mal ein Foto gemacht habt und würdet ihr jetzt gerne wissen, was ist denn das jetzt für ein Berg hier? Geht in die App, lädt das in die App. Und lasst es analysieren und dann bekommt ihr mit einer recht hohen Trefferquote den richtigen Berg angezeigt. Erstaunlich, wie gut es funktioniert. Also so, wenn es einigermaßen Ausschnitt ist von der Landschaft, funktioniert es wunderbar. Je weniger natürlich zu sehen ist von dem Berg, was da drumherum ist, desto schlechter ist natürlich die Erkennung. Das ist ganz klar. Also wenn ihr einen Baum auf dem Berg fotografiert habt, wird er euch nicht sagen können, was das für ein Berg ist. Ne? Aber wenn ihr eben jetzt zum Beispiel die ganze Landschaft fotografiert habt, dann wird es hier wunderbar angezeigt, ja, wo ihr da seid und ne, wie das da ist. Und wie gesagt, weitere Informationen könnt ihr euch einblenden lassen, wie weit der entfernt ist und so weiter. Ihr könnt markieren, wenn ihr sagt, okay, da will ich hin, ja, das speichert das mal. Und auch die Sonnenauf- und Untergangslinien werden gezeigt. Also wenn ihr, sagen wir mal, wenn ihr in einem Gebiet seid, wo jetzt zum Beispiel die Sonne aufgeht oder untergeht, dann könnt ihr das auch sehen mit der entsprechenden Uhrzeit. Ja? Also von eurer Position aus gesehen. Ja? Und somit könnt ihr auch abschätzen, ja, hinter dem Berg geht an dem und dem Tag um die und die Uhrzeit die Sonne auf. Ja, also genau richtig hin, ja, um die Uhrzeit dort sein und dann könnt ihr das Schauspiel erleben. Das wollte man doch immer mal. Sonnenauf- und Untergang in den Bergen. Wow. Kein Problem. Ja, also die App erfüllt ihren Dienst ziemlich gut. Es gibt übrigens auch mit der Mondbahn, falls ihr statt Sonne lieber den Mond anhäschelt. Ja, ja, so sieht das aus. Die App ist nicht kostenfrei. Nicht kostenfrei. Die kostet 4,69 Euro. Aber dennoch, muss ich sagen, ist es für jeden Outdoor-Fan, für jeden Wanderer und Berg, Steiger eine schöne Sache, einfach diese Infos zu sehen und sei es nur für den Spaß und für den Anreiz auch, ja, oder für das sich ja, zurechtfinden beim Anschauen eben von dem Ding, aber von der Landschaft, aber eben auch, wenn man zum Beispiel wissen will, welches Foto, Landschaftsfoto, wo gemacht wurde. Ja, faszinierend. Und dann kriegt man eben alles eingeblendet, ohne dass man lang alles rekonstruieren muss. Ne? Wo war man an dem Tag? Um wie viel Uhr? Gut, mit der Google Timeline geht das. Ja, aber ansonsten wäre das eine Sisyphus-Arbeit. Und wenn man es dann nicht hinten aufs Foto geschrieben hat, was ja bei der digitalen Version heutzutage nicht mehr geht, ne, dann war es das dann auch. Ne? Hoffentlich hat man dann wenigstens die Ortserkennung eingeschaltet, aber die Fotos dann bitte nicht teilen und so weiter. Ihr seht, das ist wieder ein Rattenschwanz. Und deswegen, ne, also wenn ihr ein Standardfoto habt, ja, egal ob elektronisch oder eingescannt analog, analysieren lassen und dann kann euch die App sagen, wo wart ihr? Und zwar genau der Standpunkt, wo ihr wart angesichts dieses Bergpanoramas, kann der genaue Standpunkt bestimmt werden übrigens. Coole Sache. Auch das, ne, als Warnung, also wenn ihr Bilder veröffentlicht, wo eine Landschaft drauf ist, Vorsicht. Es gibt auch Apps, die machen nicht nur mit Bergen eine Positionsbestimmung, sondern mit allem anderen auch noch. Und ihr könnt dann auf jeden Fall mit einer Landschaftsaufnahme könnt ihr quasi geortet werden. Das kann man sogar manuell machen mit Papier und Bleistift. Ist dann eben natürlich nur so umständlich, dass es kaum jemand macht. Aber hier die App, Foto rein, Position raus und natürlich auch mit den ganzen Infos, welche Berge ihr im Bild seht. Coole Geschichte, meiner Meinung nach. Peak Finder, ja, von Fabio Soldati, keine Ahnung, ob das ein echter Name ist, aber Peak Finder, geniale App für die Bestimmung der Berge mit richtig guter AR-Funktion, wo ihr quasi die Information direkt in das echte Kamerabild mit eingeblendet bekommt. Coole Sache, auch für die Hügel in Deutschland. Tja, für 4,69 €, wie gesagt, im Play Store. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr die Shownotes sehen wollt, dann müsst ihr in eurem Podcast-Player gucken. Dort findet ihr nämlich Links und Informationen, weitere Informationen zu den behandelten Themen. Und irgendwo müssen die Shownotes dann sein. Anklicken und müssen es sein oder sind schon auf dem Bildschirm, wie auch immer, und dann könnt ihr euch von dort aus durchklicken. Und ich glaube, diesmal sind auch wieder ein paar interessante Themen dabei, was hier angesprochen wurde, wo die Links auch sehr erforderlich sind, ja, und ja, ich denke, da ist wieder was dabei. Okay, dann danke, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.